Die deutschsprachige Theaterliteratur ist nicht eben überfrachtet mit großen, heiteren Stücken. Sie weist nur wenige Lustspiele von Rang auf. Hier ist eins davon: Der zerbrochene Krug von Heinrich von Kleist. Das 1808 unter der Leitung Goethes in Weimar uraufgeführte Werk geht auf einen Kupferstich mit dem Titel La Cruche Cassée des französischen Künstlers Le Vau zurück. Kleist ließ sich 1802 mit Dichterfreunden auf einen Wettkampf ein, aus dem Genre Bildchen eine literarische Version zu schaffen. Hören Sie Walter Richter als Dorfrichter Adam, Erwin Kohlund als Gerichtsrat Walter, Robert Tessen als Schreiber Licht, Lina Carstens als Frau Marterull, Valerie Steinmann als Eve, ihre Tochter, und in weiteren Rollen Josef Scheidecker, Ebba Johansen, Udo Minzen, Ingeborg Stein und Ann Hölling. Regie führte 1961 Werner Hausmann.